er den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Aber mit uns am Tisch sitzt der Mann, der mich verraten wird. Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss. Aber wehe dem Verräter. Bestürzt fragte einer den anderen, wer von uns könnte so etwas tun? In Jerusalem erhöhte sich die Zahl der Einwohner oder der anwesenden Menschen während des Passafestes um ein Mehrfaches. Richtig voll war es in dieser Stadt. Tausende kamen, um an dem Passafest, dem höchsten israelitischen Fest, teilzunehmen. Tausende kamen, um das Ereignis zu feiern, durch das die Existenz Israels eigentlich überhaupt begründet wurde. Passa hieß Verschonung, vorübergehen. Und die Israeliten erinnerten sich Jahr für Jahr an dieses Ereignis, das Jahrhunderte vorher geschehen war, ihre Befreiung aus ägyptischer Sklaverei. Und eigentlich der Zielpunkt dabei war, dass in den Häusern der Israeliten ein Lamm geschlachtet wurde, dass das Blut dieses Tieres an die Türpfosten gemalt wurde. Und der Gerichtsengel Gottes durch das Land ging und die Häuser der Israeliten verschont hat. Es gab guten Grund, dieses Fest zu feiern. Und jetzt feiert Jesus dieses Fest mit seinen Jüngern. Er feiert das Passamahl. Und diese beiden Kernstücke, die uns vertraut sind, der Becher und das Brot, das sie miteinander teilen, dem gibt Jesus plötzlich eine neue Bedeutung. Weg vom Passa, hin zu einer Mahlzeit, zu einem gemeinsamen Essen, an dem sich Menschen erinnern sollen an Jesus, der aber mitten unter ihnen sitzt. Da, an diesem Tag. In dieser Runde. Und vielleicht noch etwas, was dazugehört. Nur wenige Tage vorher war Jesus in einem Umzug in diese Stadt hineingekommen. Auf einem Esel reitend, wir haben darüber nachgedacht am Palmsonntag. Auf einem Esel reitend wurde er königlich empfangen. Von den Menschen, die ihn gehört hatten, ihn erlebt haben, die mit ihm unterwegs waren. Das heißt, unter den Jüngern gab es eine ganz große Spannung im Blick auf die Frage, was wird eigentlich kommen? Und es gab einen krassen Unterschied zwischen der Haltung der Jünger, der Erwartung der Jünger und dem, was Jesus vor sich sah. Jesus wusste, dass sein irdisches Leben auf einen Zielpunkt zuläuft. Und dieser Zielpunkt war nicht, dass er endlich gekrönt wird als Kaiser des Römischen Reiches oder sonst irgendetwas, sondern dass er an das Kreuz geht, dass er stirbt für die Menschen, für uns. Und so feiert Jesus mit seinen Jüngern dieses Mahl in dem Wissen, es ist die letzte Gelegenheit, in der ich mit ihnen zusammen sein kann, mit meinen Freunden, mit meinen Nachfolgern, mit meinen Jüngern. Darum steht am Anfang dieses Textes, ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Und wir müssen wir müssen uns einmal, ich mache da mal so einen Absenker, wir müssen uns mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ich gehe in den Gottesdienst und ich setze mich möglichst weit vorne hin, weil derjenige, den ich nicht so gerne mag, weiter hinten sitzt. Oder umgekehrt. Und jetzt kann heute keiner seinen Stammplatz einnehmen. Irgendwie unfair von so einem Pastor, der sowas anordnet, ne? Aber es hat einen tiefen Sinn. Wir können uns doch gar nicht aussuchen, mit wem wir eigentlich zu tun haben. Und wenn Jesus der ist, der uns sagt, ich habe mich gesehnt danach, mit euch Gemeinschaft zu haben, dann könnte das sogar sein, dass der neben mir gemeint ist. Ich bin auch gemeint. Aber der andere, der da noch ein Stück weiter neben sitzt, auch. Es ist wie in einer Familie. Da kann man sich seine Geschwister nicht aussuchen. Ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Passahlamm zu essen, bevor ich leide. Und ihr sollt wissen, ich werde es erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür dieses Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und dann teilen sie miteinander Brot und Kelch. Sie teilen miteinander. Das war nicht so, dass jemand das in der Küche vorbereitet hatte, sodass es 37 Stücke gab, damit jeder sich ein einzelnes nehmen konnte, und die waren sorgfältig aufgereiht mit 2 Zentimeter Abstand zueinander, damit man sich nicht berührt. Nein. Jesus nimmt das Brot, bricht es auseinander, gibt eins nach rechts, gibt einen anderen Teil nach links. Ich weiß gar nicht, ob den serviert er hat. Teilt das miteinander. Das ist mein Leib für euch gegeben. Und so ging es auch mit dem Becher. Und sie teilen miteinander und sie haben miteinander Gemeinschaft im Abendmahl. Und dann fällt dieser Hammersatz. Einer unter euch wird mich verraten. Ihr könnt euch vorstellen, was da an Emotionen passiert. Wie das rauf und runter geht. Wie man einmal gar nicht weiß, was ist denn das hier eigentlich jetzt? Jesus sagt, ich sehne mich danach, mit euch diese Gemeinschaft zu haben. Und er muss auch sagen, einer von euch wird mich verraten. Findet das gut, wie das hier in der Bibelausgabe Hoffnung für alle steht? Und sie fragten sich bestürzt, wer könnte denn das sein? Ist das nicht wie bei uns? Wer würde denn sowas tun? Wir denken garantiert immer an jemand anders, oder? Abendmahl. Jesus feiert mit seinen Jüngern. Für mich ist die Überschrift dieses Sonntags oder dieses Tages Niederlagen. Und man kann darüber nachdenken, dass der Verrat des Judas, seine Bereitschaft, an die Gegner Jesu, Jesus auszuliefern, eine der Niederlagen ist. Aber hier in dieser Gemeinschaft, die hier dargestellt wird in diesem Bibeltext, begegnet uns auch eine. Einer von euch wird mich verraten. Wer den Bibeltext weiterliest, wir können das gar nicht alles schaffen heute Morgen, der wird dem Petrus begegnen. Der sagt, ich? Nein. Und Jesus muss ihm sagen, der Hahn wird dich eines Besseren lehren. Wir singen ein Lied. lese weiter aus Lukas 22, Vers 39 bis 46. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete: Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief: Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Doch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn: Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie: Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: Hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die obersten Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die gekommen waren, um ihn festzunehmen: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnen müsst? Jeden Tag war ich im Tempel. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohenpriesters. Bei Tagesanbruch kamen die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten zu einer außerordentlichen Gerichtsverhandlung zusammen. Sie fragten Jesus: Bist du der Messias, der verheißene Befreier, oder bist du es nicht? Er erwiderte: Ihr glaubt doch nicht, was ich sage. Und wenn ich euch etwas frage, dann antwortet ihr mir nicht. Schon bald wird der Menschensohn auf dem Platz an der rechten Seite Gottes sitzen. Empört schrien sie: Willst du damit etwa sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Jesus antwortet: Ihr habt recht, ich bin es. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Riefen jetzt die Ankläger einmütig. Alle haben seine Gotteslästerung gehört. Nun erhoben sich die Mitglieder des Gerichtshofes und ließen Jesus zu dem römischen Gouverneur Pilatus bringen. Dort beschuldigten sie ihn: Dieser Mensch hetzt unser Volk auf. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der neue König, den Gott geschickt hat. Stimmt das? Fragte Pilatus den Angeklagten. Bist du wirklich der König der Juden? Jesus antwortete: Ja, ich bin es. Pilatus erklärte den hohen Priestern und der ganzen Volksmenge: Dieser Mann ist doch kein Verbrecher. Aber sie widersprachen heftig. Als die aufgehetzte Menge brüllte immer lauter: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, bis Pilatus ihrem Schreien nachgab und die Forderung erfüllte. Was ist das für eine Art von Gerichtsverhandlung? Ich weiß nicht, ob ihr das aufnehmen könnt, wenn das hier so gelesen wird. Vor dem Synedrium, vor dem Hohen Rat geht es um eine einzige Frage, nämlich die Frage der Gotteslästerung. Bist du Gottes Sohn? Bist du der Messias? Und Jesus antwortet, ja. Ja. Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Aber welches jüdische Gericht darf schon jemand zum Tode verurteilen? Also wird der römische Gouverneur gebraucht. Und da hört sich der Vorwurf ganz anders an. Er wiegelt das Volk auf. Er hetzt gegen den Kaiser. Er ist eine Gefahr. Er behauptet, der König der Juden zu sein. Bist du das? Ja. Das ist doch kein todeswürdiges Verbrechen. Wenn man die Texte liest, und ich empfehle euch das, nutzt den heutigen Tag ein bisschen dafür. Wenn man die Texte liest, dann merkt man, in welche Situation Pilatus hineinkam. Das hätte er am liebsten abgestreift. Diesen Fall wäre er gerne losgeworden. Er spürte, hier passiert etwas, was nicht recht ist. Ich finde keine Schuld an ihm. Auch der Versuch, den Gefangenen an Herodes abzugeben, scheiterte. Und die Gegner Jesu hatten ganze Arbeit geleistet, das Volk aufgewiegelt. Und dann stand in dieser öffentlichen Gerichtssitzung Pilatus mit seiner Überzeugung, dieser Mann ist unschuldig, gegen die zunehmende Hetze, kreuzige ihn. Dann steht dieser Satz da und er gab ihrer Forderung nach. Das, rein menschlich gesehen, ist der Grund für die Kreuzigung Jesu. Aber wenn wir das, was Stefan uns gelesen hat, noch im Ohr haben, dann merken wir, dass es nicht nur diese sichtbare Ebene gibt, sondern darunter noch eine andere. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus ringt um seinen Weg und er ringt so um seinen Weg, dass er Blut und Wasser schwitzt. Vater, wenn es möglich ist, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in dieses Szenario hinein gehört dann auch die Frage Jesu an Judas: Verrätst du deinen Freund mit einem Kuss? Ich meine, ihr wisst, dass solche Aussagen, die in diese Passionsgeschichte, in die Leidensgeschichte Jesu hineingehört, sich überall in unseren Sprachgebräuchen findet. Die Leute müssen nichts von Judas wissen und kennen doch den Satz, diese Aussage, Judaskuss. Es gibt so viele Dinge. Und als einer dann das Schwert ergreift und zuschlägt, stoppt ihn Jesu Aussage. Halt, nicht weiter. Und mitten in diesem Geschehen seiner Gefangennahme heilt Jesus einen Menschen. Ich weiß nicht, welchen Einfluss das auf das Leben des Malchus genommen hat. In einem anderen Evangelium wird der Name genannt, deshalb sage ich das so. Eine unheimliche Dichte des Geschehens. Jesus wird verurteilt zum Tod. Wir singen noch ein Lied miteinander. Ich lese Lukas 23, 32 bis Vers 44. Lukas 23, 32 bis 44. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu, und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen zu ihm: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht jetzt, einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier ist aber unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, die Finsternis dauerte 3 Stunden. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vor den Menschen verbergen sollte, von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Erschüttert bekannte der römische Offizier, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte: Dieser Mensch war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Menschen, die ein Schauspiel erleben wollten, in die Stadt zurück. Die Freunde Jesu und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, hatten aus einiger Entfernung alles mit angesehen. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und zu Jesu Füßen sitzen Soldaten und tun das, was sie immer machen. Sie losen. Sie losen über seine Kleidung. Und die Menschen stehen dabei und sind einfach nur interessiert, neugierig, wollen wissen, was passiert, sich nichts entgehen lassen. Die Menschen wollen ein Schauspiel erleben. Vielleicht jemand, der jammert. Und sie erleben den, der sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Spottende Leute zu Füßen Jesu. Menschen, die ihn herausfordern wollen. Jesus hängt am Kreuz. Und über ihm ein hölzernes Schild. Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus stirbt. Jesus stirbt einen stellvertretenden Tod. Und es ist so interessant, dass selbst die beiden, die rechts und links von ihm hängen, irgendwie noch in dieses Geschehen einbezogen sind. Der eine sagt, hallo, hilf dir selbst, hilf uns. Und der andere fragt, hast du keinen Respekt vor Gott? Wir hängen doch zurecht hier. Er ist unschuldig. Und dann diese ganz persönliche Frage. Wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sichert diesem Mann zu. Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Perspektive am Ende des Lebens. Wer am Ende seines Lebens keine Perspektive hat, dessen Leben war sinnlos. Aber wer am Ende des Lebens Perspektive hat, dessen Leben war sinnvoll. Jesus stirbt. Und plötzlich ist der Weg frei. Peinlich. Dass das Material auch so schlecht ist, dass es gar nicht hält, wenn es da mal ein bisschen Erschütterungen gibt. Wir können genauer in der Bibel nachlesen, aus was für Material dieser Stoff war. Er reißt nicht einfach. Aber Gott öffnet eine Tür in das Allerheiligste. Gott öffnet eine Tür zu sich. Er will nicht mehr der verborgene Gott sein. Er will der Gott sein, den wir erkennen können, zu dem wir kommen können. Er will der Gott sein, der uns Vater sein will durch Jesus Christus. Vater, in deine Hände. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Der aufsichtsführende Soldat, der aufsichtsführende römische Offizier, hat dieses ganze Geschehen miterlebt. Diese Stunden des Ringens im Todeskampf. Und er bestätigt, was Pilatus wahrgenommen hat. Dieser Mann ist unschuldig. Und doch, Jesus stirbt. Den Tod eines Verbrechers. Die Bibel sagt uns unmissverständlich. Für dich und für mich. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Vor ein paar Tagen war ich mit jemandem im Gespräch. Ging um Belange, die mit Hanstedt zu tun hatten. Und eigentlich waren wir so ziemlich durch mit dem ganzen Thema. Dann sagt dieser Mann zu mir, Sie haben doch Theologie studiert, oder? Ja. Ich bin Katholik. Und wir Katholiken sind der Überzeugung, dass das, was wir tun, Bedeutung hat für das, was für uns kommt. Was denken Sie denn darüber? Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen, die ich dabei hatte, also mein Handy. Und dann habe ich diesen Bibelvers aufgeschlagen, Johannes 3, Vers 16. Dann habe ich zu diesem Mann gesagt, wissen Sie, im Griechischen steht hier das Wort Pistis, das wir im Deutschen mit Glaube wiedergeben. Aber es heißt auch Vertrauen auf, sich verlassen auf, sich festhalten an und auch das Wort Treue steckt darin. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Wenn das Vertrauen auf Gott, wenn das Vertrauen auf Jesus Christus das Entscheidende ist, dann kann das, was wir tun, eigentlich nur eine Antwort sein und nicht die Motivation für ein Ziel, das ich anstrebe. Okay, dieser Punkt war mal beiseite gelegt. So ungefähr eine halbe Stunde später habe ich mich verabschiedet und wir sind gegangen. Oder ich bin gegangen und dann sagt dieser Mann, danke für das, was Sie mir gesagt haben. So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit alle, die das Richtige tun, ewiges Leben haben. Nein. Die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Wir sind eingeladen, dieses Vertrauen auf Jesus Christus immer wieder zu erneuern. Wir singen noch ein Lied miteinander. Was machen wir, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern? Wir erinnern uns an Jesu Tod und wir teilen miteinander, was er uns gibt. Und so wollen wir das jetzt machen. Und weil Abendmahl immer etwas mit Gemeinschaft zu tun hat, darum sitzen wir heute nicht hintereinander, sondern können uns angucken. Und darum sitzen wir heute miteinander an einem Tisch. Es wäre ein bisschen komisch, wenn wir Polster hier auslegen würden, um uns hinzulegen, wie Jesus das früher gemacht hat. Aber wir teilen miteinander Brot und Kelch. Und es wird so sein, dass Brot und auch die Kelche durch die Reihen gegeben werden. Das heißt, auf irgendeiner Seite gucken Leute erstmal zu. Und ich erkläre das oder ich sage das so, einfach damit wir nicht überrascht sind davon und überlegen, wie läuft denn das? Ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir am heutigen Tag miteinander Abendmahl feiern, wenn wir das tatsächlich so machen, dass einer dem anderen weitergibt, getreu dem Satz Jesu, teilt das unter euch. Teilt es. Und auf den Tischen liegen Servietten, die können wir mit durchgeben. Man kann mit der Serviette das Brot fassen und kann es einem anderen anbieten. Und er kann sich ein Stück davon nehmen, kann die Serviette nehmen und es weitergeben. Oder man schiebt den Teller weiter. Auch das ist möglich. Jesus war es wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, in Erinnerung daran, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und Jesus war es wichtig, dass wir solche Gemeinschaft immer wieder pflegen. In unserer Gemeinde in Hanstedt kam eine Frau, die aus der Brüdergemeinde kam. Und nachdem sie so eine Weile bei uns war, sagte sie, sag mal, warum feiert ihr das Abendmahl eigentlich nicht jeden Sonntag? Es gibt keine echte Antwort darauf. Es gibt nur eine Gewohnheit. Wenn man sagt, wir feiern das einmal im Monat. Es gibt andere Gemeinden, die machen es anders. Wir feiern es heute an diesem Tag, weil dies der Tag ist, an dem wir uns an Jesu Sterben erinnern. Und darum gilt, also ich glaube, ich würde euch empfehlen, dass ihr auch mit euch in die Reihen setzt. Ja, vielleicht gibt's sie gar nicht in diesem Gottesdienst. Wir machen uns bewusst, das Brot, das wir miteinander brechen, ist das nicht Gemeinschaft mit Christi Leib? Ja. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du diesen Weg deiner Liebe in Jesus Christus gegangen bist. Wir danken dir für den Tod unseres Herrn am Kreuz. Und wir erinnern uns daran, indem wir jetzt miteinander das Brot teilen. Vater, danke dafür. Wir bitten dich, segne uns diese Gaben. Amen. Nehmt und esst. Jesus hat seinen Leib für euch gegeben. Kannst du einfach so mit anfassen. Nehmt und esst. Jesus hat seinen Leib für euch gegeben. Teilt miteinander. Ich stelle das da hin und dann kommt. Also man kann diese Brotstücke richtig auch miteinander teilen. Es ist noch ein bisschen was da. Ist nicht gedacht, dass jeder den ganzen Pfannkuchen essen muss. Ich weiß. Der Kelch, den wir miteinander teilen, ist das nicht Gemeinschaft mit Christi Blut? Ja, Amen. Und so nehmt diesen Kelch und teilt ihn miteinander. Christus hat sein Blut für uns vergossen. Sein Satz aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth, der mich immer wieder berührt. Er schreibt, es ist ein Brot. Und so sind wir viele ein Leib, weil wir an einem Brot, an Jesus Christus, Anteil haben. Das Sterben Jesu verbindet uns. Das Sterben Jesu macht uns zu Geschwistern, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Das Sterben Jesu macht uns zu Kindern des Vaters im Himmel. Darum ist es keine Beliebigkeit, ob ich Abendmahl nehme oder nicht nehme, sondern es ist hoffentlich Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Es ist ein Leib, darum sind wir viele ein Leib. Ich lade uns ein, dass wir noch einmal dieses Lied zusammen singen, was ich vorhin mit euch probiert habe. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und dass wir miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmt Platz. Wir singen noch ein Lied zusammen. Ich lese uns den letzten Abschnitt aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Josef, ein Mann aus Arimathia, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den toten Jesus begraben zu dürfen. Er war Mitglied des Gerichtshofes des Synedriums. Und er war ein guter und gerechter Mann, der auf das Kommen des verheißenen Befreiers wartete. Er hatte nicht zugestimmt, als der Gerichtshof beschloss, Jesus hinrichten zu lassen. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte den Toten in ein großes Leinentuch und brachte ihn in ein neu angelegtes Felsengrab. Das alles geschah am Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Mit Josef gingen auch die Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren. Sie sahen zu, wie man den Toten in das Grab legte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück, um dort Öle und Salben für die Einbalsamierung vorzubereiten. Wie das jüdische Gesetz es verlangt, verbrachten sie den Sabbat in aller Stille. Der Karfreitag ist ein Tag der Besinnung. Der Karfreitag ist ein Tag, an dem wir uns bewusst machen, was geschehen ist. Jesus ging den Weg an das Kreuz. Und der Prophet Jesaja beschreibt, dass er das für uns tat. Er trug unsere Schuld, nahm auf sich unsere Last. Er ist um unsertwillen gestorben. Wir werden diesen Gottesdienst jetzt an dieser Stelle beenden. Einen Satz möchte ich euch mitgeben. Gottes Friede ist höher als alles, was wir denken können. Dieser Friede bewahre euch in euren Herzen. Er bewahre euer Herz in Jesus Christus. Amen. Gott sei mit euch.